Sterblicher, da bin ich. Was willst du von mir? Warum störst du meine Ruhe? Höre auf, mit dem furchtbaren Zauberstabe mich zu peitschen. Wärst du sogleich erschienen, wie ich dich gerufen habe, so hätte ich dich nicht gepeitscht. Lass all dein müßiges Geschwätz. Es belustigt mich nicht und plagt mich ferner nicht. Sage kurz und deutlich, was du von mir verlangst. Ich verlange von dir, dass du diese ganze Woche hindurch jede Nacht kommst und mit mir sprichst. Außerdem verlange ich von dir die Auslieferung des nächsten in dieser Gegend befindlichen Schatzes. Und ich verspreche dir als Belohnung dafür die erste Goldmünze, welche ich am ersten Tag jeden Monats zuerst berühren werde. Was du verlangst, kann ich dir nicht bewilligen. Nicht unter diesen Bedingungen und auch nicht unter anderen Bedingungen. Wofern du nicht dich selbst mir übergibst, nach 50 Jahren, damit ich mit deinem Leib und deiner Seele schalten und walten könne nach Belieben.